Erster König Josia feierte ein Passafest für Gott in Jerusalem. Sie schlachteten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Zweiter, er gab den Priestern ihre Aufgaben. Er ermutigte sie zum Dienst im Tempel Gottes. Dritter, Josia sprach zu den Leviten. Sie lehrten ganz Israel und dienten Gott. Er sagte, stellt die heilige Lade in den Tempel. König Salomo, Davids Sohn, baute diesen Tempel. Ihr müsst die Lade nicht mehr tragen. Dient jetzt Gott, eurem Herrn, und seinem Volk Israel. Vierter, macht euch bereit nach euren Familien. Teilt euch in Gruppen auf. Macht es so, wie König David es sagte. Auch König Salomo, sein Sohn, gab diese Regeln. Fünfter, stellt euch im Tempel auf. Macht das nach den Familien eurer Brüder. Für jede Familie des Volkes soll eine Gruppe Leviten da sein. Sechster, schlachtet das Passa. Macht euch rein für Gott. Bereitet alles für eure Brüder vor. Macht es so, wie Gott es durch Mose befohlen hat. Siebter, König Josia gab dem Volk viele Tiere. Es waren 30.000 Lämmer und Ziegen. Diese waren für die Passaopfer. Er gab auch 3.000 Rinder. Alle diese Tiere waren vom König. Achter, Josias wichtige Männer gaben auch Tiere. Sie gaben sie freiwillig für das Volk, die Priester und Leviten. Hilkia, Sacharja und Jehiel waren wichtige Männer im Tempel. Sie gaben den Priestern 2.600 Lämmer und 300 Rinder. Neunter, Chanania, Semaja und Netanel waren Josias Brüder. Hasabja, Jael und Josabad waren wichtige Leviten. Sie gaben den Leviten 5.000 Lämmer und 500 Rinder. Diese waren für die Passaopfer. Zehnter, der Dienst war gut organisiert. Die Priester standen an ihren Plätzen. Die Leviten stellten sich in ihren Gruppen auf. Sie machten es, wie der König es sagte. Elfter, dann schlachteten sie die Passatiere. Die Priester nahmen das Blut. Sie sprengten es auf den Altar. Die Leviten zogen den Tieren die Haut ab. Zwölfter, sie trennten die Tiere für Brandopfer ab. Sie gaben sie den Familien des Volkes. So konnten sie Gott Opfer bringen. Das stand im Buch von Mose. Sie machten es auch so mit den Rindern. Dreizehnter, sie brieten das Passafleisch über dem Feuer. Das war nach den Regeln. Sie kochten die Opfergaben in Töpfen. Dann brachten sie das Essen schnell zum Volk. Vierzehnter, danach bereiteten sie Essen für sich und die Priester zu. Die Priester, Aarons Nachkommen, waren sehr beschäftigt. Sie brachten Brandopfer und Fettstücke dar. Das dauerte bis in die Nacht. Die Leviten bereiteten das Essen für sich und die Priester vor. Fünfzehnter, die Sänger, Asafs Nachkommen, waren an ihren Plätzen. Das war nach den Regeln von David, Asaf, Heman und Jedutun. Jedutun war der Seher des Königs. Die Torwächter waren auch an ihren Toren. Sie mussten ihren Dienst nicht verlassen. Andere Leviten bereiteten das Essen für sie vor. 16. An diesem Tag war der ganze Dienst für Gott gut geordnet. Sie feierten das Passafest. Sie brachten Brandopfer auf Gottes Altar dar. Alles war nach dem Befehl von König Josia. 17. Die Israeliten, die da waren, feierten das Passa. Sie feierten auch das Fest der ungesäuerten Brote. Das Fest dauerte 7 Tage lang. 18. So ein Passafest gab es lange nicht mehr. Seit dem Propheten Samuel gab es kein solches Fest. Kein König von Israel feierte je so ein Passa. Josia feierte es mit Priestern, Leviten und allen Menschen. Alle Judäer, Israeliten und Jerusalemer waren dabei. 19. Dieses Passafest wurde im 18. Jahr von Josias Herrschaft gefeiert. 20. Danach hatte Josia den Tempel wiederhergestellt. König Necho von Ägypten kam. Er wollte bei Karkemis am Fluss Euphrat kämpfen. Josia zog ihm entgegen. 21. Necho schickte Boten zu Josia. Er sagte, was willst du von mir, König von Juda? Ich kämpfe nicht gegen dich. Ich kämpfe gegen ein anderes Land. Gott sagte mir, ich soll schnell sein. Kämpfe nicht gegen Gott, der mit mir ist. Sonst wird er dich zerstören. 22. Aber Josia hörte nicht auf Necho. Er wollte unbedingt gegen Necho kämpfen. Er hörte nicht auf Nechos Worte. Diese Worte kamen von Gott. Josia zog in die Ebene von Megiddo. Dort wollte er kämpfen. 23. Die Bogenschützen schossen auf König Josia. Der König sagte zu seinen Dienern, bringt mich weg. Ich bin schwer verletzt. 24. Seine Diener nahmen ihn vom Streitwagen. Sie fuhren ihn in einem anderen Wagen. Sie brachten ihn nach Jerusalem. Dort starb er. Sie begruben ihn bei seinen Vätern. Ganz Juda und Jerusalem waren traurig um Josia. 25. Der Prophet Jeremia schrieb ein Klagelied für Josia. Alle Sänger und Sängerinnen sangen über Josia. Das tun sie bis heute. Diese Lieder wurden wichtig für Israel. Sie stehen in den Klageliedern. 26. Die weitere Geschichte von Josia steht geschrieben. Seine guten Taten stehen auch geschrieben. Er lebte nach Gottes Gesetz. 27. Seine ganze Geschichte steht im Buch der Könige. Es ist das Buch der Könige von Israel und Juda.